Ich bin Edin Dzeko, ihr hört das Wolfe Radio. Wolfe Radio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still Gruppe, 2 knots in the complete defense. Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zum Wölfe Radio. Ja, wir haben ein echtes Endspiel um Europa und da müssen wir alles reinwerfen. Und was es bedeuten würde für den VfL wieder europäisch zu spielen, das habe ich besprochen mit Michael Meskin, Geschäftsführer des VfL. Und natürlich gucken wir auch sportlich auf das Spiel am kommenden Samstag. Unter anderem ja die Rückkehr von Ex-VfL-Trainer Martin Schmidt. Ob das irgendeine Rolle spielt beim Gegner, das habe ich besprochen mit Stefan Urban vom FC Augsburg-Podcast auf die Zirbelnuss. Ausgerechnet. Jetzt wird die Davi, der damit Gentner zusammenspielt. Die spielen sie jetzt da schön durch über die rechte Seite. Und Kurzpassspiel Gentner, die Davi im 16er. Lässt Kieler Mogi stehen und zieht ab. Nein! Und ausgerechnet Daniel, die Davi macht das 3-0. Und jetzt ist der Deckel drauf. Der VfL Wolfsburg, ja, ich will nicht sagen, er geht unter hier am heutigen Nachmittag. Aber ja, mit einer desolaten Leistung einer Mannschaft, die um Europa mitspielen möchte, die lässt sich hier vom Abstiegskandidaten VfB Stuttgart jetzt fast schon ein Stück weit vorführen. Gar kein Zug mehr drauf, gar kein Wille mehr, den Ball irgendwie klären zu wollen. Und ich muss echt jetzt ein bisschen an mich halten, dass wir hier spielen nicht in Schutt und Asche reden. Ich habe hier war es so, dass beim anderen Fanradio der ein Kollege einfach mal abgestellt hat. So. Statt dass wir bei den Stuttgartern die Frustschwelle erhöhen durch unser Spiel, schafft es die Stuttgarter tatsächlich bei uns den Frust zu schüren. Ja, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich war bedient, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es war alles angerichtet eigentlich für den VfL Wolfsburg, wenn man sich die anderen Ergebnisse anschaut, die es da gegeben hat. Ja, und dann geht man so ins Spiel, lässt sich da super schnell den Schneid abkaufen. Es passt da auch alles irgendwie ins Bild, pünktlich zum Anpfiff. Da fängt es an zu regnen und unsere Truppe sieht aus, als hätten sie Badelatschen an oder wie habe ich es im Wolfsgeheul formuliert. Wir haben irgendwie, sind alle im Samba-Zug mitgefahren, da machen sich die Fans auf, machen da eine Riesenunterstützung und so und wollen ja die Mannschaft dann auch nach Europa tragen ein Stück weit. Ja, und dann so eine Leistung ist für mich nicht zu erklären. Und ja, drumherum konnte man es auch nicht so richtig erklären. Das hat man richtig hinterher gemerkt. Da war man auch so, naja, will nicht sagen geschockt, aber das war so ein, also man hat sich auch sehr geärgert, sagen wir es mal so. Und die Spieler haben sich dann ja auch hinterher geäußert. Unter anderem konnte ich mit Maximilian Arnold auch noch sprechen. Daniel Ginzek hat gesagt, ja, Stuttgarter haben euch das vorgemacht, dass das Thema Leidenschaft heute angeht. Ja. Wie ist das dann zu erklären letztendlich? Also ist das dieser berühmte Rücken zur Wand? Es kann nicht sein. Es gibt ja immer zwei Mannschaften, die da spielen. Es gibt eine Mannschaft, die bringt mehr Leidenschaft rein und es gibt eine Mannschaft, die bringt weniger rein. Und da waren heute wir leider in der Situation des Zweiteren. Wir haben heute einfach uns ein bisschen den Schneid auch abkaufen lassen. Wir waren nicht resolut genug, was uns hätte einfach mal geholfen. Wir hätten auch mal clevere Fouls machen müssen. Das war heute einfach so eine Leistung von uns, wo wir sagen, vielleicht ein richtiger Wachmacher zur richtigen Zeit. Ja, wollen wir es hoffen. Also klar, man muss jetzt auch sagen, muss man auch abhaken, die Kiste. Lässt sich jetzt eh nicht mehr ändern. Und wir haben noch ein ganz, ganz wichtiges Spiel vor der Brust. Das werden wir natürlich dann auch im Laufe der Sendung nochmal thematisieren. Aber natürlich ist das ein Stück weit auch ärgerlich. Ich meine, ganz ehrlich, du hättest dann sogar noch Chancen auf die Champions League gehabt, wenn du das Spiel gewonnen hättest. Aber wäre Fahrradkette. Und mit so einer Leistung, ja, dann ist es dann halt auch nicht so. Und ich habe vor dem Spiel gesagt, da muss ich jetzt auch leider zu stehen, wer es nicht schafft, da in Stuttgart mit der schlechtesten Abwehr da irgendwie was zu reißen, dann hast du es auch nicht verdient. So simpel ist es. Und man hat da ganz deutlich gemerkt, da war eine Mannschaft auf dem Platz, die wollte gewinnen, die wollte alles reinwerfen. Das waren die Stuttgarter. Und da war eine Mannschaft, die hat gesagt, ach ja, das kriegen wir schon irgendwie geregelt. Und ja, irgendwie geregelt war zu wenig an diesem Nachmittag. Das muss man leider ganz klar und entsprechend konstatieren. Und da schauen wir natürlich auch gerne nochmal auf die Zahlen. Und da fällt natürlich eine Kategorie ganz deutlich ins Auge und das ist die Anzahl der gewonnenen Zweikämpfe, Zweikampfquote 55-45 auf der Seite der Stuttgarter. Das hat man auch gesehen. Die haben sich an alles reingeworfen, was sich bewegt hat. Aufgrund des nassen Untergrundes konnten sie auch dann aus 15 Meter anfangen zu grätschen und so weiter. Das sind natürlich alles Sachen, da ist das Publikum dann da, wenn da irgendwie doch noch ein Fuß dazwischen geht und so. Also da war absolut mehr Power drin. Maximilian hat es gesagt, ja, da war mehr Leidenschaft. Und das kann ich dann halt in dem Sinne nicht verstehen, dass dann dieser Einsatz dann nicht gebracht worden ist. 111 Kilometer sind beide Mannschaften gelaufen. So, jetzt muss ich leider zugeben, die Lenny-Serie ist so ein bisschen gerissen. Also sagen wir so, der VfL ist 20 Meter mehr gelaufen als der VfB Stuttgart. Das würde ich jetzt erst, also ich glaube, da haben die das Aufwärmprogramm von Yunus Malli mitgerechnet. Also unterm Strich, das behaupte ich jetzt ganz einfach mal, man hätte mehr investieren müssen, gerade auf dieser Art und Weise. Ja, also das ist ein ausgeglichenes Ding. Und dann gewinnt der VfL Wolfsburg das Spiel eben nicht, sondern verliert es sogar. Wie gesagt, meinetwegen, wir gucken nochmal auch nach diesem Spieltag, nach dem kommenden Spieltag, wie sich das dann ausgewirkt hat. Ich glaube nach wie vor, dass das einen ganz, ganz großen Einfluss hat auf ja, die Siegchancen eines Teams. Was sehr, sehr auffällig ist und was sehr merkwürdig ist, ist, dass der VfL Wolfsburg eigentlich eine gute Passquote hingelegt hat mit 80%, auch 59% Ballbesitz. Das war aber auch klar, dass man ja dann nach dem Rückstand dann auch ein bisschen mehr dann nach vorne machen musste. Ein Rückstand, der ja auch so unglücklich war, wie er nur sein konnte. Das musste auch letztendlich nicht sein. Am Anfang William mit der Chance, ja, wenn das nach 2 Minuten da reingeht, oder Maximilians Weitschuss da, das wäre auch noch so Tor des Jahres geworden. Also wenn das ein bisschen das Glück dann auch noch fehlt, dann passieren halt auch solche, Anführungsstrichen, ich würde es mal Ausrutscher dann auch machen oder bezeichnen. Ja, das sind alles so Geschichten, ja, ärgerlich. Ne? Aber wie gesagt, wir müssen da jetzt das schnell abschütteln und sagen, zock, das muss jetzt raus aus der Kleider und vollen Fokus auf Augsburg. Nichtsdestotrotz, einmal nochmal bitte schauen auf die Zahlen der einzelnen Spieler. Wir waren ja auch zum Schluss megamäßig offensiv aufgestellt, ja, mit Brekalo, mit Mali, mit Memedi, mit Weghorst, mit Ginzek und so weiter und so fort. Und trotzdem hast du nichts rausgespielt. Das war echt erschreckend, hätte ich jetzt fast gesagt, dass du in der zweiten Halbzeit, glaube ich, fällt mir nur der Kopfball da ein von Weghorst, der da knapp am Tor vorbeizieht. Ja, und ich glaube, und das ist dann auch so ein bisschen der Punkt, ne, ein Zweikampfquote habe ich schon angesprochen, ein Übergewicht der Stuttgarter, insbesondere was das Mittelfeld angeht. Wenn ich mir alleine unseren zuverlässigsten eigentlich in dieser Kategorie angucke, ne, Josua Gelawogi, 40% gewonnene Zweikämpfe, der hatte das Spiel davor noch 60. Ja, das sind natürlich so Sachen, die da eine Rolle spielen. Ne. Auf der anderen Seite Maximilian Arnold, ne, mit 75% Zweikampfquote, 82% Passquote, also dahingehend auch noch relativ gut unterwegs gewesen. Ein Yannick Gerhardt auch auf den Halbpositionen, auch eigentlich mit 75% Zweikampfquote ausgestattet. Also das ist mir nicht ganz klar, wie das dann zustande gekommen ist. Das muss ja dann dazu geführt haben, jedes Mal, wenn du nach vorne gespielt hast, hat man dann, glaube ich, auch gesehen, dass Wout Weghorst da in der Luft hing, sehr, sehr häufig. Und auch ein Admir Memedi, der da auch ja, wenig Impulse setzen konnte, glaube ich, beim Umschalten. Das war auch immer ein bisschen schade an der einen oder anderen Stelle. Und klar, wir sind wieder mit ganz vielen Ausfällen angereist. Das darf man bei der ganzen Geschichte auch nicht vergessen. Und die Mannschaft hat trotzdem auch immer eine entsprechende Leistung gebracht, aber jetzt, wenn ich alleine Marcel Tisserand angucke, ja, auch riesiger Leistungsabfall im Spiel, im Gegensatz zum Spiel gegen Nürnberg, ja, mit 38% Zweikampfquote, das ist zu wenig, auch 75%, da merkt man auch schon beim Spielaufbau, also in der Innenverteidigung, das war dann halt auch schwierig. Ja. Zum Vergleich, Robin Knoche, 86% Passquote, 60% Zweikampfquote. Das kann man von dem Innenverteidiger an dieser Stelle dann auch erwarten. Das war schon mal ganz gut. Ja, und ja, wenn man dann auch nochmal die Abwehr komplett macht, ne, William, hat man gesehen, riesige Probleme am Anfang vor allen Dingen gehabt. Da wurde er zwischendurch sogar mal getauscht. Renato Steffen musste dann von links auf rechts rüber und so. William mit 17% Zweikampfquote. Das ist natürlich, ja, so tief ist keine U-Bahn gebaut, ja, so unterirdisch ist das eigentlich an dieser Stelle und schwierig, ja, also dann kommst du natürlich, machst du die Seite immer wieder auf, da sieht der Gegner, da geht was, sie haben ja auch immer über diese Seite letztendlich gespielt und haben sich dann auch ja, mehr oder weniger Halbchancen da immer wieder rausgespielt, aber es hat natürlich auch dazu geführt, dass das Publikum immer präsent war. Das sind alles so Sachen, die dann eine Rolle spielen. Also eine sehr durchwachsene Leistung, möchte ich mal sagen, des VfL Wolfsburg, logischerweise. Dann auch, was die Zahlen dann ein Stück weiter noch belegen. Ja, müssen wir wegspülen, die Kiste. Bleibt gar nichts anderes übrig. Jörg Schmadtke hat es auch gesagt. Ne, von wegen müssen wir abhaken, volle Konzentration dann auf Augsburg, versuchen den 7. Platz mindestens zu verteidigen und zu gucken, was den 6. angeht. Ja, und auf die Frage hat er dann auch hinterher den anwesenden Journalisten so ein bisschen in die Feder diktiert, so ein bisschen trotzig fand ich sogar auch auf die Frage hin, was denn wäre, wenn der VfL jetzt Europa noch verpassen würde, hat er Folgendes geantwortet. Dann hätte man dennoch unser Saisonziel erreicht. Das darf man nicht vergessen bei der ganzen Geschichte. Ich weiß, dass das Langzeitgedächtnis manchmal aussetzt, aber nichtsdestotrotz sind wir vor der Saison ausgegeben haben als Saisonziel. Das haben wir umgesetzt. Punkt. Ja, Punkt. Der Geschäftsführer deutlich resoluter als seine Mannschaft auf dem Platz vorher gegen Stuttgart, muss man auch mal sagen an dieser Stelle. Ja, also natürlich hat er vollkommen recht, aus meiner Sicht auch. Das ist so, aber... Und das wissen wir alle, und wenn wir jetzt ein bisschen uns selber hinterfragen und ein bisschen ins Umfeld auch gucken, ey, wenn du die Chance hast und gerade als Sportler und alle reden darüber, auch die Mannschaft will das auch, dann bist du natürlich auch heiß oder müsstest du auch heiß sein, dann jetzt auch tatsächlich nach Europa zu kommen. Das finde ich absolut legitim und finde ich auch absolut richtig, da dieses Ziel dann auch auszugeben. Aber dann müssen auch diesem Gesagten, ja, insbesondere wenn es aus der Mannschaft kommt, dann auch Taten folgen und nicht so ja, eine Grütze wie gegen Stuttgart. Und mindestens für einen ist es ja ein ganz besonderes Spiel am kommenden Samstag, nämlich unser Coach Bruno Labbadia wird uns verlassen, der uns, und das dürfen wir immer nicht vergessen, vor dem Abstieg gerettet hat und durch die Relegation im vergangenen Jahr geführt hat. Das ist noch nicht so lange her. Ich weise immer wieder gerne darauf hin, dass das nicht selbstverständlich ist, was sich da alles entwickelt hat beim VfL Wolfsburg. Und viel davon trägt auch die Handschrift von Bruno Labbadia. Da gilt es, Danke zu sagen, auf alle Fälle. Ich hoffe, das passiert auch in irgendeiner Form im Stadion. Das passiert hoffentlich auch von den Rängen. Und ich habe ihn dann auch nach dem Spiel in Stuttgart gefragt, ja, wie ist es denn so? Jetzt letztes Spiel vor der Brust. Jetzt haben Sie ein richtiges Endspiel zum Ende auch Ihrer Amtszeit. Ja. Freuen Sie sich da schon drauf oder ist das noch zu früh oder kommt das erst die kommenden Tage? Jetzt ist noch ein bisschen früh, aber prinzipiell, dass wir überhaupt in der Situation sind, das ist etwas, was wir genießen und froh sind, dass wir das machen können. Also von dem her werden wir das so wie in den letzten Wochen, wir werden das Spiel morgen relativ schnell abhaken, werden aber klar, werden einfach aufzeigen, was uns gefehlt hat, ja, das ist wichtig, dann abhaken und dann ab Dienstag uns vorbereiten auf Augsburg. Das wird wieder ein intensives Spiel, wir müssen an unser Maximum kommen, wie die ganze Saison. Wenn wir es aber hinbekommen und wenn wir dann den einen anderen haben, der vielleicht auch ein bisschen heute die bessere Tagesform hat, dann haben wir da eine Chance, gegen Augsburg dadurch in die Europa League zu kommen. Das wäre absoluter Hammer. Und für Sie persönlich? Wäre schön. Also wär natürlich das, was ich mir total wünschen würde, dass der Verein und die Mannschaft nächstes Jahr europäisch spielen könnte. Das wäre ein schöner Abschluss. Aber alles in allem bin ich einfach sehr froh, dass ich mit der Mannschaft so arbeiten konnte. Ja, und Bruno Labbadia strahlt das auch aus. Also er würde gerne den Anschein auf mich jedenfalls, ein gutes Erbe hinterlassen für den Trainer. Also nach dem Motto, er hat alles dafür getan, um den VfL Wolfsburg wieder aus den Tiefen nach oben zu führen und möchte das gerne auch anständig übergeben, habe ich so den Eindruck. Und dazu gehört dann auch, dass man, ja, dass er die Mannschaft so pusht, dass wir es am Samstag auch dann nach Europa schaffen. Und was so eine Qualifikation bedeuten würde für den Verein und wie der Verein generell dasteht. Und ja, nächste Woche ist ja noch nicht Schluss mit der Saison, da geht es ja noch weiter. Das habe ich besprochen mit meinem ersten Gast. VfL intern. Und im Wölferradio zu Gast jetzt der Geschäftsführer des VfL Wolfsburg, Michael Meeske, mit dem möchte ich einmal reden, auch über die Pläne, was so die Vermarktung angeht beim VfL Wolfsburg, jetzt so nach der Saison, aber auch in Zukunft. Hallo Herr Meeske. Hallo, ja, grüß Sie, schön, dass ich mal da sein darf. Ja, sehr gerne. Und da legen wir natürlich gleich los. Der VfL Wolfsburg startet in der kommenden Woche oder nach der Saison nach China auf eine China-Reise. Das wird ja sehr, sehr auch kontrovers durchaus diskutiert, auch in Fankreisen. Aber erstmal würde ich gerne wissen, was ist dabei genau geplant? Was machen Sie da mit dem VfL in China oder in Fernost? Na, grundsätzlich orientiert sich das natürlich sehr stark an dem, was da auch schon vor 2-3 Jahren bei der letzten Reise gemacht wurde. Auch an dem, was die meisten anderen Vereine, die eine solche Tour unternehmen, machen. Das ist einfach eine Mischung aus Sponsorenterminen, PR-Terminen, dem Freundschaftsspiel natürlich vor Ort. Dann hat es sicherlich auch ein bisschen, ohne es überhöhen zu wollen, aber ein bisschen Teambuilding-Charakter. Also auch für die Mannschaft haben wir 1-2 Themen eingebaut, wo die vielleicht auch noch ein Stück weit Spaß dran haben und dass sie nicht nur als berufliche Zusatzbelastung sehen. Also von daher glaube ich, ist es eigentlich ein ganz ausgewogenes Reiseprogramm, eben, wo bei Sponsorentermine im Vordergrund stehen, das Spiel und so ein bisschen auch eine thematische Verlängerung von den Dingen, die wir über Fußballschulprogramme und Ähnliches da vor Ort schon generell betreiben. Kommt da die Initiative so vom Verein selber oder man liest ja auch mal die DFL, begrüßt das sehr oder ist das Volkswagen? Wie hängt das alles so zusammen? Am Ende sicherlich die Mischung. Natürlich sind wir auch durch Volkswagen schon ja seit mehreren Jahren relativ stark China fokussiert, haben eben auch mehrere große Partner aus China, die bei uns ja als Sponsoren aktiv sind und die natürlich auch mal den Wunsch haben, dass wir dann bei ihnen vor Ort vorbeischauen, wo wir hier und da schon mal mit einem Fußballschulthema dann aktiv sind. Aber klar, die Mannschaft logischerweise generiert nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit und deswegen ist es eigentlich so eine Mischung. Die DFL sagt natürlich auch, für uns ist es wichtig als Liga in der Auslandsvermarktung des deutschen Profifußballs, dass dort Vereine präsent sind, deswegen gibt es da eine Förderung, dann ist es eigentlich so eine, sagen wir mal, gemischte Finanzierung der Reise, beziehungsweise auch ein Profit, der natürlich entstehen soll, das ist ja auch angestrebt dabei. Aber daneben gibt es auch noch ein authentisches, originäres VfL-Interesse. Der ist ja nun auch schon seit Jahren eben für relativ international unterwegs, war der erste mit dem Büro in Peking von der Bundesliga und so weiter. Also deswegen denke ich mal, ist wirklich von dreierlei Seiten getrieben. Viele Fans sehen ja solche Reisen, hatte ich ja eben schon mal angedeutet, eher so ein bisschen kritisch. Warum, also wenn man das jetzt nochmal erklären muss, warum ist das dem VfL so wichtig, da in die Richtung zu gehen auch und in diesen Ländern Flagge zu zeigen? Was verspricht man sich da auch ein Stück weit davon? Also tatsächlich ein großer Ausbau im Sponsoring oder im Trikotverkauf oder was muss man sich da vorstellen? Also die Trikotverkäufe halten sich dann überschaubaren Grenzen, das muss man dann ganz klar sagen. Aber wir haben eben da zwei, drei auch große Partner, deren Zuwendung wir da schon auch sehr stark bei uns spüren im Budget. Letztendlich also chinesische Sponsoren, deswegen haben wir da schon auch einen Fokus darauf. Dann ist es eben auch ein wichtiger Markt für Volkswagen und die Kollegen spielen natürlich auch eine besondere Rolle bei uns. Und darüber hinaus ist es eben auch durch die Aktivitäten gerade in den Vorjahren schon gelungen, dort in gewisser Art und Weise eine VfL-Community aufzubauen. Was wir schon auch im Bereich soziale Medien zum Beispiel sehr stark spüren und was dann wiederum auch eine Plattform ist, wenn wir versuchen, mit anderen großen Unternehmen nochmal in Kontakt zu kommen. Jetzt auch nicht nur chinesisch, aber eben Partner, die auch sagen, China ist für uns eben auch ein wichtiger Markt. Dann ist das schon für die auch interessant wiederum, wenn es da eben eine chinesische VfL-Community gibt. Und deswegen ist es wichtig, die Themen zu pflegen und auch Social-Media-Follower in der Region. Klar, freuen sich natürlich, wenn sie mal die Möglichkeit haben, dass da wieder ein bisschen mehr Aktivität in ihrer Region stattfindet und so eine Mannschaft vielleicht sichtbar ist, mal im Regionalfernsehen zu erleben ist oder was auch immer, man vielleicht mal zum Spiel gehen kann, was auch immer alles so denkbar ist, als wenn man das eben nur aus der Ferne betrachten kann. Häufig gibt es ja so die Befürchtung der regionalen Entfremdung. Ich würde das mal so ganz ketzerisch als Wolfsburg First betrachten, also was solche Aktivitäten angeht. Wird es denn auch in der Vorbereitung auf die neue Saison so eine Fernreise geben? Und wie wichtig ist das Thema dem VfL, dieses Thema regionale Verwurzelung auch ein Stück weit? Also ich glaube, die Sorge, die kann ich oder versuche ich zumindest mal zu nehmen. Bei uns allen gibt es ein ganz ausgeprägtes Bewusstsein dafür, dass der Kern der ganzen Aktivität, der Nukleus des VfLs hier natürlich in der Region ist. Und dass wir vor allen Dingen erstmal dafür sorgen müssen, diese Region bestmöglich auch emotional mitzunehmen. Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Aufholbedarf. Da reicht ja ein Blick ins Stadion. Letztendlich, da sind noch ein paar Plätze. Kommen wir gleich auch nochmal drauf. Genau, kommen wir auch nochmal drauf. Und ich glaube, das ist erstmal die Hauptaufgabe. Und man darf ja auch nicht vergessen, wir sind dann wahrscheinlich 48, 49 Wochen in Wolfsburg präsent und aktiv. Und zwei, drei Wochen, wie auch immer geartet, dann international. Also das zeigt ja auch ganz klar den Schwerpunkt. Und es kann durchaus sein, dass wir auch zwei Reisen pro Jahr tätigen, also zwei Wochen plus dann für mich das Januar-Trainingslager oder wie auch immer man es dann rechnen will, im Ausland wären. Aber ich denke, das ist tolerabel und sollte jetzt nicht zu dem Gedankengang führen, dass in der Region ist wohl egal für die, sondern wir wissen schon ganz genau, dass das hier wirklich der Nukleus ist und dass wir vor allen Dingen auch ein gut gefülltes Stadion brauchen. Das ist eben auch eine der Aufgaben, die wir zu bewältigen haben im Vorfeld. Zumal ja ein Wintertrainingslager muss ja quasi fast im Ausland stattfinden, weil das Wetter hier nicht so entsprechend ist. Das würde ich gar nicht so groß dazu nehmen. Also Sie würden gar nicht ausschließen, dass man so vor der Saison, zur Saisonvorbereitung nochmal vielleicht die andere Richtung macht? Amerika oder Europa, genau. Wie ist Ausland, wie ist da so der... Genau, also natürlich spielen auch die USA bei uns eine Rolle. Wir haben auch eben zwar auch zwei, drei große Partner, die aus den USA stammen letztendlich. Also auch da gibt es ein paar Themen, die man da vor Ort natürlich ein bisschen besser erledigen kann, als das immer aus der Halbdistanz oder immer die Kollegen herkommen zu lassen. Und auch die natürlich Zielgruppen bei sich in ihrem eigenen Land am Stammsitz quasi, die wir dann auch mal entsprechend befriedigen können. Also von daher würde ich das gar nicht ausschließen wollen. Das ist bei uns auch immer wieder ein gedankliches Thema. Jetzt gerade nicht konkret eines, aber das kann auch mal eines werden. Darüber hinaus natürlich ähnlich jetzt wie in China, auch für VW kein ganz irrelevanter Markt. Für uns auch eine ganz gute Infrastruktur, die wir dann dort vor Ort nutzen können, um eine solche Tour dann noch entsprechend zu unterstützen und abzurunden. Und dazu ist natürlich ähnlich wie in China auch ein fußballerischer Wachstumsmarkt, wo man gerade im Jugendsport und auch gerade letztendlich natürlich im Mädchen- und Frauenbereich extreme Zuwachsraten sieht. Und deswegen ist das ein Thema gerade mit diesem ganzheitlichen Ansatz, den wir auch verfolgen hier, schon noch eines, was wir natürlich beobachten und was in den nächsten Jahren auch konkret ein Reisethema werden kann. Gibt es denn etwas, was konkret getan wird für diese regionale Verwurzelung aber auch? Also sprich, mehr Testspiele vor der Saison hier in der Region zu absolvieren. Wie sind da die Planungen? Also es gibt natürlich ja schon mit Anschluss VfL ein relativ komplexes Programm, wo ja auch schon eine ganze Menge passiert. Also hier in der Region werden pro Jahr 100 Vereine besucht, 100 Schulen besucht, 25 Kindergärten besucht. Also mit dem VfL Bewegungsmobil, mit dem Maskottchen, was unterwegs ist, mit ein bisschen Giveaway-Verteilung, sagen wir mal. Also schon mit der Möglichkeit, logischerweise mit dem VfL in Kontakt zu kommen. Da, glaube ich, können wir noch den Schwerpunkt ein Stück weit justieren, können vielleicht auch noch stärker überlegen, wie kann es gelingen, nicht nur ein Geschenk zu verteilen, sondern auch Beziehungen aufzubauen zu den Menschen, die wir da dann getroffen haben bei den Maßnahmen. Also deswegen, wir werden da, glaube ich, jetzt noch eine ganze Menge Neues draus entwickeln, wo wir jetzt gerade in der finalen Konzeptionsphase sind und was dann in den nächsten 1, 2, 3 Saisons entsprechend ausgerollt werden soll, um einfach noch näher ranzukommen an die Menschen hier, sie auch noch nachhaltiger zu erreichen und letztendlich natürlich auch mit verschiedenen einfachen Bausteinen wie Freundschaftsspiel eben nicht also auch auf mehr Profis zum Anfassen, wenn man machen so möchte, weil das ist ja das, wo es vielen Fans drum geht, genau, dass man da halt rankommt, nicht nur hier so rund. Das, glaube ich, ist der Schlüssel, wie sich erfahrungsgemäß zumindest in vielen Bereichen im Fußball gezeigt hat, du musst halt erlebbar, nahbar, anfassbar sein. Und das geht dann natürlich auch mit Freundschaftsspielen in der Region einher. Das ist ein ganz zentrales Thema und auch die kann man natürlich einfach spielen oder man kann versuchen, da wirklich einen VfL-Tag draus werden zu lassen, dann an dem Spielort letztendlich, wo ich sage, da rühre ich schon mal 1, 2 Wochen lang die Werbetrommel über die regionale Zeitung, habe dann noch ein Fußballerlebnisnachmittag für die Kinder an dem Standort, an dem Spielort, habe danach eine Autogrammstunde, Spielbesuch. Also da gibt es ja viele Bausteine und glaube ich, da müssen wir jetzt die richtigen Formate finden. Aber da bin ich ganz zuversichtlich nach all dem, was die Kollegen da jetzt operativ gerade arbeiten, dass wir aus diesem Anstoß VfL jetzt da nochmal vielleicht ein etwas passgenaueres und etwas nachhaltigeres Projekt werden lassen. Und mit dem müssen wir dann natürlich einhergehend auch mit ein bisschen sportlicher Erfolg, den brauchen wir logischerweise auch an der Stelle, muss es uns gelingen, einfach die Region noch stärker emotional zu erreichen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Als hätte ich jetzt perfekt da nicht vorlegen können, die Frage nach dem sportlichen Erfolg. Der VfL steht ja nach 2 Grützenjahren, sage ich es jetzt mal ganz offen, sportlich wieder gut da. Macht sich das bereits bei den Themen, für die Sie verantwortlich sind, Stichwort Vermarktung, Sponsoring, macht sich das schon bemerkbar? Also geht es da auch wieder aufwärts, sagen wir es mal vorsichtig so, oder wie muss man sich das vorstellen? Also man kann zumindest eine Stimmungsveränderung wahrnehmen. Ich glaube, die Einstellung zum VfL, die ändert sich zum Positiven. Ökonomisch darf man nicht vergessen, viele, gerade im Sponsoring, viele Vertragsabschlüsse sind natürlich in der vermeintlich letzten goldenen Zeit rund um den Pokalsieg, Champions League und so weiter geschlossen worden. Da ist es dann schwer nach 2 Jahren Relegation, jetzt natürlich eine Trendwende, gar keine Frage. Und wie ich finde, in einer sehr, sehr ansehnlichen, sehr positiven Saison, jetzt nicht nur tabellarisch, sondern auch in der Art und Weise, wie gespielt wurde, wie das Ganze jetzt von der Mannschaft hier abgeliefert wurde. Ganz beeindruckend zu sehen. Kommen wir so ein Stück weit zurück, aber da müssen wir auch vielerlei erstmal kompensieren. Und deswegen haben wir noch nicht wirklich konkrete Zuwachsraten zu verzeichnen, aber am Ende... Also man guckt genauer hin, auch von den Partnern sozusagen. Genau, man schaut genauer hin, aber am Ende beginnt, aus meiner Sicht, beginnen solche Entwicklungen immer mit Einstellungsveränderungen. Klingt jetzt sehr theoretisch, aber erstmal brauchen die Menschen wieder ein anderes Bild vom VfL. Das ist natürlich jetzt sehr stark geprägt worden durch diese 2 Jahre Relegation, so eine kurzfristigen Betrachtung. Vielleicht hat es auch, da bin ich natürlich noch so ein bisschen interessierter Laie, vielleicht hat es auch noch keine Phase gegeben, wo der VfL auf einem bestimmten Niveau dann mal wirklich 5, 6, 7 Jahre gespielt hat und damit dann vielleicht es geschafft hat, Menschen, die eigentlich nicht so ein Interesse daran haben, für sich zu interessieren, zu Sympathisanten zu machen und dann aus Sympathisanten Fans werden zu lassen. Mhm. Das ist vielleicht die Zeitspanne auch der Erfolge und der Nacherfolgsphasen dann zu kurz gewesen. Und da brauchen wir einfach jetzt ein anderes Maß an Kontinuität, aber ich glaube auch noch eine andere Art und Weise, wie wir mit dem VfL hier rausgehen, auch abseits der Spieltage. Mhm. Sicherlich auch an den Spieltagen, aber vor allen Dingen abseits der Spieltage. Aber da haben wir, glaube ich, viel Spielräume, haben, glaube ich, auch jetzt da in der sportlichen Führung ein ganz ausgeprägtes Verständnis dafür, dass das eben wichtig ist. Und deswegen bin ich da wirklich sehr positiv, dass wir die Themen vorangetrieben haben. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Ein weiteres großes Thema, wurde sehr bei den Fans diskutiert, aber auch medial sehr präsent, ist natürlich Thema Zuschauerauslastung. Mhm. Knapp über 22.000 gegen Nürnberg da gewesen im letzten Heimspiel. Welche Erklärung gibt es denn von Ihrer Seite, dass der Zuspruch trotz des sportlichen Aufwärtstrends nicht so ist, wie man sich das vielleicht erwarten könnte oder dass man da noch eher zurückhaltend ist? Also man hat, glaube ich, einen sehr, sehr treuen Kern, der immer da ist. Und dann sieht man sowas wie Nürnberg, da wird dann quasi der Rest kommt nicht. Was gibt es da für Erklärungsansätze? Also erstmal bin ich bei Ihnen in der Deutung, wir haben da wirklich einen treuen Kern und der ist ja auch nicht klein. Also das ist sicherlich schon mal eine tolle Grundlage. Muss immer auch gucken, auf die Stadt gucken letztendlich auch. Ja, wollte ich ganz sagen. Die Größe der Stadt und der Region darf man ja nicht ganz außer Acht lassen in der Betrachtung. Und deswegen darf man doch nicht fatalistisch sein. Dennoch sehen wir natürlich gegenüber dieser Zeit 15, 16 jetzt doch einen spürbaren Rückgang und auch eine etwas höhere No-Show-Rate, wie es ja heute so schön heißt. Und das sind natürlich Themen, gegen die müssen wir anarbeiten. Da müssen wir Lösungen für finden und da müssen wir uns sicherlich ein Stück weit anders aufstellen. Ich glaube, das prägend sind die zwei Misserfolgsjahre, nenne ich es jetzt mal so, mit dem Relegationsspielen. Auch wenn es am Ende dann gut ausging, aber trotzdem, die Saison war natürlich dann jeweils eben nicht ganz so euphorisierend. Muss man ja auch klar konstatieren. Und das hat, glaube ich, jetzt nicht dafür gesorgt, schöner Euphemismus. dass der Sympathisant, sei mir gestattet an der Stelle, kann uns auch alles nochmal erwischen. Wobei ich glaube, wir sind in der Tat gut aufgestellt. Mit Pech kann es immer wieder mal dazu kommen. Aber im Grundsatz, glaube ich, haben wir das Tal durchschritten und sind da wirklich jetzt auf einem sehr guten Weg. Aber eben zwei solche Jahre können natürlich in der Folge, in der Kompaktheit schon dafür sorgen, dass ich eher so ein paar zuvor gewonnene Sympathisanten wieder verliere, die eher im Bereich der Desinteressierten, Neutralen, ist mir eigentlich egal, wechseln, anstatt dass es gelingt, aus den Sympathisanten dann Fans zu machen. Und ja, da müssen wir jetzt angreifen. Dazu brauchen wir so eine Mischung aus einer gewissen sportlichen Kontinuität, aber vor allen Dingen, glaube ich, einem anderen Maß an Nahbarkeit, Erlebbarkeit, Identifikationsmöglichkeit. Und klar, da geht es auch um mediale Arbeit, da hat man natürlich auch mittlerweile tolle Möglichkeiten und glaube ich, da können wir auch noch ein paar Dinge verändern, aber vor allen Dingen geht es, glaube ich, darum, wie tritt man auf, wie lebt man das Thema auch, wie geht man da raus, wie ist man zu den Menschen und wie ist man so in den Wald hineinruft, so schaltet sich oft auch wieder zurück. Wird es denn gegen Augsburg letzte Saisonspiel besser als gegen Nürnberg, was die Auslastung angeht? Also wünschenswert wäre es ja, also man spielt um Europa und man hat alle Möglichkeiten immer noch, sagen wir es mal so. In der Tat. Also da hoffen wir natürlich, dass da ein paar mehr Leute den Weg zu uns finden. Wir können jetzt erstmal nur das tun, was in unserer Macht steht, quasi den bestmöglichen, engagiertesten Fußball spielen. Drumherum natürlich versuchen, mit allem, was wir haben, auch damit viel Engagement, den bestmöglichen Service zu gewährleisten, dass das Paket stimmt. Und der Rest sind dann wirklich, glaube ich, leider auch ein Stück weit mittellangfristige Effekte. Also jetzt mit großem sportlichen Erfolg mag es dann schneller gehen, einfach dann Sympathisanten wieder ins Stadion zu bekommen. Und ansonsten werden wir auch auf ein paar langfristige Effekte setzen müssen. Aber das darf ja nicht schrecken. Ich glaube, das ist jetzt eben auch ein längerer Weg, den wir da zu gehen haben. Und da muss man die Ziele klar vor Augen haben. Arbeit, Fußball, Leidenschaft. Arbeit muss ja dabei sein, sonst wird das ja nicht funktionieren. Aber was kann denn der Verein, weil ich habe mich das auch gefragt, auch in Vorbereitung auf dieses Gespräch, was kann denn der Verein abseits des sportlichen oder der sportlichen Leistung momentan überhaupt tun, um noch mehr jetzt ranzuziehen oder auch die No-Show-Rate haben Sie angesprochen, dass das so ein bisschen dann auch nicht mehr so negativ ins Gewicht fällt? Oder ist es jetzt einfach so ein Augen zu und durch? Müssen wir jetzt die Saison so durchziehen? Also? Ich glaube, jetzt in der Saison wirst du nicht mehr viel bewegen können. Da können wir jetzt drauf hoffen, dass in der Tat, dass am Samstag dann noch was passiert. Das Saisonfinale jetzt möglichst viele Menschen in ihren Bann zieht und die den Weg dann entsprechend zu uns finden. Ich glaube, es wird besser werden als das Nürnberg-Spiel. Wie viel besser? Na gut, können wir dann alle jetzt mal ein bisschen orakeln. Aber wir lassen uns natürlich logischerweise gerne überraschen. Und so ein bisschen jetzt über Stock und Stein, ein bisschen grob formuliert und ein bisschen vereinfacht, glaube ich, hat man in den letzten Jahren viel, viel, viel Geschenke verteilt über Freikarten, über Strampler für Neugeborene, über Kleinigkeiten für Einstellungskinder, die man in die Schultüte gepackt hat und so weiter. Das ist alles super. Bei meinen vorigen Stationen hätten wir uns das immer gewünscht. Da war das immer so das Thema, wenn wir mal Geld hätten, dann würden wir genau das machen. Aber ich glaube, das ist eben der eine Teil und der andere Teil. Und da kann man, glaube ich, noch mehr machen, ist wirklich daraus dann noch Beziehungen zu entwickeln. Also jetzt nicht nur zu sagen, guck mal hier, ich habe was für dich. Wäre schön, wenn dich das anregt, mal uns dauerhaft zu besuchen. Und wenn nicht, dann können wir auch nicht helfen. Ja, das klingt immer so ein bisschen nach dem Chip, den man beim Wahlkampfstand von der SPD bekommt, so ein Stück weit hier. So. Und dann übrigens kriege ich auch mal Ihre Stimme dann bitte, ja. So, was das angeht. Ja, in seltenen Fällen mag es dann funktionieren, aber in weiten Teilen eben nicht. Und ich glaube, da haben wir aber auch Möglichkeiten, einfach noch intensiver in eine Beziehung mit den Menschen zu treten, über diese vielfältigen Bausteine, ne? Über wirklich regionale Mobilisierung, noch viel, viel mehr, auch gerade mit Fußballvereinen in der Region zu machen. Fußballfancamps, finde ich, sind ein tolles Thema, wo man die Menschen mit erreicht, wo man ganz auch emotional geprägte Beziehungen aufbauen kann, auch hier wirklich mit dann ganz jungen Menschen, was ja auch eine tolle Grundlage sein kann, was man dann häufig erst perspektivisch später mal feststellt, wie erfolgreich war denn das? Auf der anderen Seite, klar, wenn wir Kinder in Fancamps haben und die das schön finden bei uns und mal zum Spiel kommen wollen, dann, ich bin ja auch Elternteil, dann musst du als Eltern auch mal mitgehen. Also jetzt hier gehe ich natürlich logischerweise gerne hin, aber woanders geht man ja auch hin, um mal den Kindern einen Gefallen zu tun, jetzt mal auch bei nicht sportlichen Themen oder was auch immer, glaube ich, kennt jeder. Und also hat das auch eine gewisse Sogkraft. Und wenn wir dann einen guten Eindruck hinterlassen und hier das Angebot stimmt, die Jungs auf dem Platz kämpfen, ein Grundmaß an Erfolg da ist, die Leute zumindest spüren, hier sind alle bemüht, auch den bestmöglichen Service zu bieten. Das wird nie ganz klappen, da macht immer mal einen Fehler, sind alles Menschen, aber wir müssen zumindest dieses Engagement haben. Und das muss spürbar sein und das muss auch so ein Stück weit eine Haltung prägen, die da wahrnehmbar ist. Sie haben es eben auch schon mal angesprochen, in der Vergangenheit aber auch schon mal, das Thema Fanservice im weitesten Sinne, dass man den weiter optimieren möchte. Was verbirgt sich dahinter genau? Was, und gibt es da auch schon konkrete Beispiele, wo man sagen könnte, das ist jetzt so ein Punkt? Ich meine, ich habe jetzt neulich erst wieder die Diskussion geführt in den verschiedenen Foren. Thema Service, das wird immer verbunden mit genug Stände müssen auf sein und der Brezelmann muss rumgehen, so ungefähr. Ist es das oder was verbirgt sich fanservice-mäßig und an den Beispielen dann direkt dahinter? Das ist natürlich, was Sie jetzt eben gerade beschrieben haben, wahrscheinlich das Naheliegendste. Und natürlich auch das, was auch zentral so ein Erlebnis oder ein zentrales Bedürfnis, was rund um so einen Spieltag hier auch entsteht, dass man eben sagt, da will ich nochmal jetzt ein Getränk zu haben und eine Bratwurst, Currywurst zu essen, was auch immer. Und das Thema muss natürlich auch funktionieren. Dann haben wir natürlich ein Ordnerpersonal, was wirklich die Leute. Klar, man muss auch die Aufgabe verrichten, die reinzulassen, die da reingehören, denen zu erklären, sie kommen jetzt hier gerade nicht rein, weil sie woanders reingehen müssen, was auch immer. Aber das sind natürlich auch Botschafter, die müssen dort auch willkommen heißen. Das ist eben auch eine wichtige Rolle und deswegen, glaube ich, ist es auch so ein bisschen so ein Gesamtkunstwerk, sich hier über Fanservice Gedanken zu machen. Und dann geht es erstmal um diese Kernbedürfnisse. Da hat jemand eine Karte gekauft, der will ins Stadion, der möchte da noch irgendwas verzehren, der möchte ein gutes Spiel sehen, der möchte dann schnell zum Parkplatz wieder vielleicht zurück irgendwann und dann relativ entspannt, ohne große Staubildung, mit dem Auto oder mit Park and Ride oder was auch immer, dann noch mit dem Fahrrad, wie auch immer er es dann mag, letztendlich zurückreisen. Und glaube ich, das Paket muss zum einen stimmen, bestmöglich, da haben wir noch so ein paar Bausteine, glaube ich, die wir noch ein bisschen schleifen können. Dann das Thema mediale Wahrnehmung, wie kann ich eigentlich medial den VfL konsumieren? Das ist ja auch ein Thema, also von Homepage, sozialen Medien angefangen. Was lese ich da, wie lese ich es da, wie kriege ich es präsentiert, wie kann ich es nutzen? Thema E-Commerce natürlich auch eines, wie kann ich denn online, dahin geht nun mal der Trend letztendlich, einen Fanartikel erwerben und bis heute ist es eben noch nicht so, dass wir einen Shop im sogenannten Responsive Design haben, wo ich sage, da kann ich auf dem Smartphone adaptiert quasi mir auch angucken, was da alles gibt, sondern das ist eben eine Stichwort Seite. Mobile wird immer wichtiger. Das Mobile wird wichtiger und die Dinge sind bei uns eben noch nicht Smartphone-kompatibel, hat alles technische Gründe, werden wir zum 1.7. umgestellt bekommen, zumindest die technische Arbeitsgrundlage, dann werden wir da eben auch einen zeitgemäßen Online-Shop ausrollen können und dann kann man auch mal entspannt auf dem Handy ein bisschen rumscrollen und sich angucken, was es alles bei uns zu kaufen gibt und kann es dann sogar auf diesem Wege erwerben. Also das ist natürlich auch ein Aspekt von Fanservice. Und klar, dann geht es natürlich auch darum, was wir vorhin schon über diesem Stichwort regionale Mobilisierung gesprochen haben, wie erlebbar, wie nahbar, wie greifbar, wie sichtbar bin ich eigentlich im Alltag? Ist für mich auch ein Fanservice-Aspekt. Also spiele ich das Spiel immer auf dem Trainingsplatz, wo es irgendwie dann doch so ein bisschen beschwerlich ist, hinzukommen und ich erfahre, wo man nicht sieht, erst kurzfristig kommuniziert und sehe halt auch vielleicht nicht so gut, oder spiele ich das eben in einem von 5, 6, 7, 8 geeigneten kleineren Stadien, besseren Sportstätten, Infrastrukturen hier in der Region mit einer anderen Bewerbung und so weiter, wo ich einfach mehr Menschen die Möglichkeit gebe, komfortabel an diesem Spiel teilzuhaben. Sie haben neulich auch in einem Interview gesagt, wenn es um das Thema Innovationsfähigkeit, und Innovation ist ja so eine auch der Säulen, auf die der VfL sich aufbauen will oder sich auch selber sieht, dass das so ein bisschen auch abgenommen hat wegen der sportlichen Entwicklung. Die Talfahrt hat dazu beigetragen, dass man da nicht mehr so aktiv gewesen ist oder weniger aktiv gewesen ist. Andere Vereine hätten da auch deutlich aufgeholt und sogar überholt. Wie soll der VfL hier wieder gestärkt werden, sagen wir es mal so? Ist ja ein bisschen abstrakt, Innovationsfähigkeit. Gibt es da irgendwas, was geplant ist? Also wir machen uns schon Gedanken letztendlich über das Spieltagserlebnis. Wie können wir das nochmal verändern vielleicht? Wie können wir auch anders relevante Informationen transportieren? Das ist auch wieder ein Aspekt von Fanservice, den ich eben noch nicht diskutiert hatte. Also ein bisschen jetzt sehr abstrakt und soweit sind wir technisch jetzt auch noch nicht, weil das setzt dann wieder ganz andere Übertragungsstandards voraus und wahrscheinlich auch andere Handys, die erstmal die Fenster mit umhaben müssen. Aber ein bisschen zu einem digitalen Zuschauerleitsystem, wo ich drauf gucke, wenn ich auf Toilette möchte und sehe linksrum zu dem WC dauert es 4 Minuten, rechtsrum 6 Minuten. Also da gibt es hier schon verschiedene Aspekte, wo ich sage, da können wir wirklich Innovationen rund um Fanservice, das bestmögliche Stadionerlebnis zu ermöglichen, dann vorantreiben. Und das andere ist natürlich auch ein Stück weit Innovation rund um Sportperformance, also die Leistung auf dem Platz bestmöglich zu unterstützen mit modernsten Trainingsmethoden, modernster Trainingssteuerung und so weiter. Das sind eigentlich die zwei Stränge von Innovation. Zum einen den bestmöglichen Erfolg zu ermöglichen und dann zum anderen natürlich das bestmögliche Stadionerlebnis bzw. mediale Erlebnis am Vorfeld zu partizipieren. Das klingt sehr interessant. Also gerade wenn dieses, ich sag mal, die App-Steuerung kommt, wie komme ich aufs Klo, dann machen wir am Wölferradio mal einen Test. Da können wir mal rein, das funktioniert. Ja, ja. Das klingt jedenfalls sehr, sehr interessant. Aber auch die anderen Sachen, das ist ja, glaube ich, immer auch mal ein Thema, wenn man sich mit dem VfL abseits des Sportlichen beschäftigen möchte, was immer, glaube ich, sehr interessant ist dann auch für die Fans. Zum Ende des Gesprächs würde ich gerne einmal noch mal wissen, die Möglichkeit auf Europa, die ist da. Wir haben die Möglichkeit, wieder mal europäisch zu spielen. Der Einzug ins europäische Geschäft, was würde das für den VfL Wolfsburg bedeuten, jetzt wieder, auch nach den Durststrecken? Vielleicht aber auch abseits des Sportlichen. Was haben wir da für Möglichkeiten? Ich glaube, man hat einfach nochmal eine andere, man strahlt eine andere Attraktivität aus. Ich glaube, zum einen eben für die Menschen, die sagen, Mensch, ja, ich beobachte den VfL so ein bisschen. Ob ich jetzt direkt jetzt mir ein Trikot kaufe, eine Kappe kaufe, ein Ticket kaufe, weiß ich nicht so ganz genau. Mal gucken, wenn es passt, vielleicht ja. Ansonsten, wenn es zu mühevoll wird, vielleicht eher nein. Ich glaube, je attraktiver du bist, desto eher sorgst du dafür, dass die Menschen sagen, ach komm, mach ich doch mal. Und das ist aber eine gute Grundlage. Und wenn du dann, glaube ich, vernünftig ablieferst, das muss nicht mehr der maximale Erfolg sein, aber ich glaube, du musst ein Grundleistungsversprechen eben dann zumindest dann auch gewährleisten. Wenn du das schaffst dann, und das dauerhaft darstellst, dann gewinnst du die Menschen auch erfahrungsgemäß für dich. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was durch eine europäische Präsenz wieder ein bisschen beflügelt werden würde. Sondern klar spürt man es auch in der Kasse, also auch in der Europa League. Ist also es ist ein Faktor tatsächlich. Ja, das doch. Angeht, doch. Ja? Champions League auf jeden Fall. Ja, gut, Champions League müssen wir nicht drüber reden. Und Europa League merkt man auch. Auch da hat sich die Fernseherlössituation ja nochmal, die UEFA-Prämien nochmal deutlich verändert in den letzten 2 Jahren. Also das ist mittlerweile lukrativer geworden. Und deswegen, das spürt man schon. Und es hat auch dann natürlich noch nachgelagerte Effekte. Als Europa-League-Verein hast du auch nochmal eine andere Präsenz auf dem Sponsoring-Markt. Und du kannst da auch andere Preise durchsetzen, beziehungsweise hast eine andere Attraktivität. Also deswegen, das würde uns, glaube ich, in vielen Bereichen helfen. Und wenn man sich anschaut, wie die Schere im Fußball ja leider oder wie auch immer, aber sie geht auf jeden Fall mal auseinander, dann, glaube ich, dann kann es auch keinen zu früh geben. Man wird ja häufig gefragt, kommt das dann vielleicht zu früh? Das wäre jetzt auch mal noch meine Frage gewesen. Also ist der Verein da schon wieder bereit für, sagen wir es mal so? Also das war jetzt, ist ja doch ein bisschen Abstinenzzeit gewesen. Auch wenn man jetzt zurückdenkt, Real Madrid ist, noch nicht lange so. Ja, aber es ist natürlich Welten im Fußball, hätte ich jetzt fast gesagt. Das stimmt. Und in den 3 Jahren hat sich noch wahnsinnig viel getan. Bei uns zum einen, bei den anderen zum anderen. Wie es dann so ist. Aber nein, das kann nicht zu früh kommen. Ich glaube, wir haben da schon auch einen Vorteil mit der Infrastruktur, mit den Ressourcen, die wir haben und mit der Personalstruktur, dass wir vielleicht noch eher als manch anderer Verein, der plötzlich da mal wieder reingerät, das auch alles bewerkstelligen können. Da würde ich mir gar keine Sorgen machen, glaube ich. Da sind die Leute auch alle arriviert, erfahren genug, auch ambitioniert genug und euphorisiert genug dann von dem Thema. Und deswegen, nee, wir sind bereit. Gut, da wollen wir am Samstag Daumen drücken, dass es klappt. Wohl wahr, wie wir rausgehört haben, optimistisch, dass der VfL europäisch dabei sein kann in der kommenden Saison. Und darüber und über viele weitere Themen, auch was das in dem Bereich Vermarktung und so weiter angegangen ist, habe ich gesprochen mit Michael Meske, er ist Geschäftsführer beim VfL Wolfsburg und da dann für diese Geschäftsbereiche. Und ich danke für dieses Gespräch. Gern geschehen. Kurzpassspiel. Ja, der Abstiegskampf in dieser Saison echt merkwürdig. Wenn man allein auf den ersten FC Nürnberg guckt, der hat nur 3 Siege in dieser Saison zu verzeichnen. Also da kann man sich schon mal fragen, wer verzeichnet denn noch weniger Siege als der erste FC Nürnberg? Und da sind uns hier im Wölferadio nur 5 Sachen eingefallen, die irgendwie noch weniger Siege verzeichnet haben als der FCN. Ja, und auf Platz 5 Boris Becker bei gewonnenen Vaterschaftstests, Lothar Matthäus bei dem Aufrisserfolg auf Ü50-Partys, auf Platz 3 Naddel beim Abschluss von TV-Verträgen, auf Platz 2 Jan Ulrich beim Hostessenservice Und auf Platz 1 der Dinge, die noch weniger Siege errungen haben als der erste FC Nürnberg in dieser Saison, die SPD bei Landtagswahlen. Ja, und es ist natürlich nochmal Zeit, an dieser Stelle dem Hamburger SV zum ganz sicheren Klassenerhalt zu gratulieren. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Ja, in Hamburg sieht man das nicht so, dass man den Aufstieg so verpasst hat. Das bezeichnete der Vorstandsvorsitzende Bernd Hoffmann als das Überflüssigste in der Fußballgeschichte. Also ich finde da ja eine Sache noch viel überflüssiger, den HSV überhaupt in der ersten Liga. Also ich habe ihn nicht vermisst, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber vielleicht bin ich da auch ganz alleine. Und da gab es ja noch diese kuriose Geschichte, die erst im Nachhinein nach diesem spektakulären Champions-League-Halbfinale rauskam zwischen Barcelona und Liverpool. Und zwar wurde Arturo Vidal nach dem Hinspiel gefragt, was Barcelona 3-0 gewonnen hatte, ob denn ein Comeback von Liverpool noch möglich sei. Und Arturo Vidal hat geantwortet, der bei Barcelona im Mittelfeld gespielt hat, ob Liverpool im Rückspiel ein Comeback schafft, ich werde meinen linken Hoden spenden, wenn Liverpool sich qualifiziert. Und den rechten gebe ich einem Madrid-Fan, der für Liverpool. Also beide Hoden wollte Vidal abgeben, sollten sie ausscheiden. Ja, das ist nun passiert, aber ich stelle mir da eine ganz andere Frage. Ich dachte, Arturo Vidal hätte seine beiden Hoden schon abgegeben, als er zu Bayern gewechselt ist. Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölferadio spiele ich natürlich auch zum letzten Spieltag in dieser Saison mit einem Fachmann für den kommenden Gegner vom FC Augsburg. Und das ist vom FC Augsburg Podcast auf die Zirbelnuss, der Stefan Urban heute. Grüß dich, Stefan. Servus. Ja, du sagst mir jetzt bestimmt, dass ihr die Saison austrudeln lasst und euch ganz geschmeidig von uns abschießen lasst am Samstag, richtig? Im schlimmsten Fall ja. Sieg für uns wäre natürlich auch nicht schlecht, aber ihr habt mehr Zwang, da noch was zu holen. Ja, deswegen Spiel gegen Hertha, war das so ein typischer Kick von zwei Teams, für die es um nichts mehr geht, oder war das aus deiner Sicht tatsächlich ein ernstzunehmendes Ergebnis, was da letztendlich zustande gekommen ist? Nein, also Hertha gegen Augsburg war eigentlich immer so eher so ein typisches 0-0-Spiel, wo es sehr taktisch dominiert war. Und ich glaube, dadurch, dass es beiden so ziemlich egal war, waren die 7 Tore dann super untypisch für diese Aufeinandertreffen. Zieht ihr da eine Konsequenz draus? Sagt der Motto, jetzt müssen wir aber erstmal dichter stehen für das letzte Spiel? Oder ist das tatsächlich eher so, naja, also so wichtig ist jetzt auch nicht mehr? Also ich denke, man muss es auf jeden Fall ernster nehmen, weil jetzt gegen Hertha war es halt so, dass es wirklich für beide Mannschaften um nichts geht. Jetzt muss man natürlich so schauen, es geht jetzt für Wolfsburg und für die Konkurrenten von Wolfsburg natürlich um einiges. Also darf man sich da jetzt das nicht komplett auf die leichte Schulter nehmen und darf sich dann danach keine Vorwürfe machen lassen, dass man hier einfach Wolfsburg da zu viel Freiraum gegeben hat, sich da in den internationalen Plätzen nach oben zu schieben. Aber so Präferenzen, also wenn es jetzt nicht Wolfsburg werden soll, also ob es nun Frankfurt, Hoffenheim, Leverkusen, Gladbach, wer da alles noch so rumstreucht, gibt es da irgendwelche Präferenzen da in Augsburg oder ist das eigentlich Wumpe? Also es ist so, außer mir gibt es halt sehr viele FCA-Fans, die gleichzeitig auch noch dem FC Bayern die Daumen drücken, deswegen ist natürlich... Ja gut, wenn es dann ist ja egal. Hat dann Auswirkungen auf, wie Frankfurt ausgeht. Ich wiederum würde mir eher wünschen, dass Frankfurt zumindest gewinnt. Weil du es nicht so mit dem FC Bayern hältst, höre ich daraus. Ja, genau. Und das wäre natürlich für Wolfsburg dann nicht so gut. Aber ja, ansonsten, ja, das ist das Einzige, was mich dann aktuell noch so interessiert, dass vielleicht doch noch Bayern hinten runterfällt. Okay, aber so, dass die Nummer hier von wegen Wettbewerbsverzerrung oder dass da irgendwie eine Fanszene sauer auf euch wäre, ich glaube, das geht euch so ein bisschen am allerwertesten vorbei. Also jetzt nicht, dass ihr irgendwem verpflichtet werdet, in Anführungsstrichen. Nee, also von den Freundschaften her nicht, aber ich denke, es ist, kommt immer schlecht, wenn man sich jetzt komplett abschlachten lässt, unnötig. Ich denke, der Trainer will auch noch was sehen von den Spielern, die sich für nächste Saison empfehlen müssen. Und deswegen wird man das, glaube ich, schon ernsthaft angehen. Und wenn man dann nicht gewinnt, dann hoffentlich knapp. Ja, auf den Trainer muss ich natürlich naturgemäß auch gleich nochmal kommen, aber vorher will ich einmal so nochmal den Bogen zurückschlagen und auf die Saison gucken bei euch. Für Augsburger Verhältnisse war das ja viel Querelen, sagen wir es mal so. Und am Ende doch noch relativ souverän die Kurve gekriegt bei allem, was da so abgelaufen ist bei euch. Woran lag es denn insgesamt? Man hatte auf jeden Fall in der Hinrunde so ganz komisch gespielt. Also man hat sehr, sehr schönen Fußball gespielt. War ja dann, wenn irgendwie das Spiel nach 70 Minuten abgepfiffen worden wäre, wäre Augsburg, glaube ich, als Platz 2 in die Champions League gekommen. 15 Spieltagen oder so gewesen. Aber man hat halt immer so in den letzten paar Minuten dann die Gegentreffer bekommen und das hat, glaube ich, auch sehr an der Mannschaft dann genagt, weil man halt auch natürlich so das Selbstvertrauen nach und nach verliert und das hat auf jeden Fall sehr weh getan. Also da hätte man lieber Spiele mit hässlichem Fußball gewonnen, wo man danach gesagt hat, ja, da kann man jetzt nicht stolz drauf sein. Und so hat man jetzt halt zum Beispiel gegen Dortmund oder so, also gegen Bayern unentschieden gespielt und gegen Dortmund ein paar Mal geführt und dann trotzdem verloren und dann immer gesagt, ja, wir spielen ja so super Fußball und ist aber dann in der Tabelle nichts rausgekommen und in der Rückrunde ist das dann komplett hinten runtergefallen und man ist dann hat immer schlechter den Fußball gespielt, auch gegen direkte Konkurrenten wie Freiburg oder Mannschaften, die vielleicht so halbwegs auf Augenhöhe sind wie Bremen, hat man sich dann komplett abschießen lassen oder gleich das erste Spiel in der Rückrunde mit Düsseldorf und das war dann schon so eine Sache, ja, wenn wir jetzt nicht ganz aufpassen, dann fallen wir da ganz hinten runter und man kam so ein bisschen Panik auf, habe ich so den Eindruck gehabt, so aus der Ferne. Ja, ja, also es war auf jeden Fall so die nervigste Saison, seit wir aufgestiegen sind, aus meiner Sicht. Und das Verhältnis von Qualität von der Mannschaft, in Anführungszeichen, und Leistung, die auf den Platz kommt, ist jetzt dieses Mal sehr weit auseinandergegangen. Und es war natürlich unter Baum jedes Mal so, dass er immer so einen ziemlichen Knick hatte, wo er dann 5 Spiele hintereinander komplett grauenhaft gespielt hat. Und das war jetzt diese Saison wieder so. Und dafür hat er dann in der Hinrunde halt so wenig Punkte geholt, dass man sich das jetzt nochmal erlauben konnte. Und dann waren natürlich die anderen Sachen mit Hinteregger und Kajubi dazu, wo natürlich auch schlecht Gift für die Mannschaft waren. Dann holt man noch Jens Lehmann als Co-Trainer. Ja, war doch eine großartige Verpflichtung für die, was, 4 Wochen oder was? Ja, ja, aber man ist wenigstens eine Runde im Pokal weitergekommen. Und ja, Glückwunsch, ja. Und hat Dortmund besiegt, was am Ende ja noch die wichtigen Punkte waren. Aber natürlich hat man jetzt dann mit dem Trainerwechsel auch noch die zwei wichtigen Siege gegen Frankfurt und Stuttgart geholt. Und ich denke, wenn man Baum behalten hätte, hätte es vielleicht, vor allem wenn man jetzt gegen Stuttgart verloren hätte, dann wären die jetzt 3 Punkte mehr und wir 3 Punkte weniger. Dann wäre es auch mal eng geworden, sozusagen. Dann sieht die Tabelle heute auch schon mal ganz anders aus. Dann sind die letzten paar nicht gewonnenen Spiele dann schon augenfälliger. Und deswegen war das jetzt noch meiner Meinung nach gut, da noch den Trainer zu wechseln. Jetzt muss man halt schauen, wie man das in die neue Saison rettet oder halt darauf jetzt dann aufbaut. Und dann aber jetzt, dann kann man auf jeden Fall, ist man jetzt wieder deutlich bodenständiger. Anfang der Saison, vor allem mit den guten Spielen, hat man halt gedacht, ja wunder was. Vielleicht reicht es ja für Europapokal nochmal und jetzt muss man einfach sagen, nächste Saison ist Ziel Klassenerhalt und alles andere muss sich dem unterordnen. Ja, Daniel Bayer hat ja auch gesagt bei euch, beim FCA muss sich einiges ändern. Was hat er denn gemeint? Genau die Punkte, die du jetzt angesprochen hast oder ist er noch tiefer gegangen? Ja, ich meine natürlich, also man hat auch einige Spieler immer wieder gehört, die gesagt haben, ja, immer nur Klassenerhalt gegen den Klassenerhalt spielen, das reicht ihnen nicht. Das ist natürlich dann so eine Sache, dann muss man sich auch überlegen, ob das dann noch zusammen reicht, weil wir jetzt doch so weiterhin so denken müssen, dass Klassenerhalt zuerst und dann natürlich so wie unter Weinzierl kann man natürlich dann sagen, wenn man 40 Punkte hat, dann spielen wir befreit auf und wenn es dann für Europa reicht, dann nimmt man das einfach mit und feiert das. Aber ansonsten muss man jetzt wirklich schauen, dass man da anders dran geht und so wie man die Spiele dann vor allem in der Rückrunde gespielt hat, sehe ich da natürlich auch ziemlichen Änderungsbedarf und das sieht man jetzt auch mit den Abgängen, die jetzt aktuell so vermeldet werden, wird sich da auch einiges im Kader ändern. muss sich auch natürlich die Herangehensweise der Mannschaft ändern. Ich denke, also mit den Interviews, die Martin Schmidt so gegeben hat, macht er mir da einen richtig guten Eindruck, dass man da jetzt vielleicht den richtigen Trainer hat, um den Umbruch da zu schaffen. Und es ist natürlich jetzt gut, dass man vorzeitig da durch ist mit dem Abstiegskampf, dass man jetzt dann schon daran denken kann und das schon ein bisschen vorplanen kann da quasi, wie das auch schon. Ja. Aber hast du Angst, dass da, also es ist ja so ein bisschen prädestiniert auch mal so Vereine wie Augsburg, dass man da auch die Spieler entsprechend abgibt und dann wieder, ähnlich wie es in Freiburg oder so auch der Fall ist, dass man immer wieder dann auch letztlich einen neuen Kader da auch zusammenstellen muss. Jetzt habe ich gelesen, jetzt bedient sich aber sogar schon Mainz, also eine Mannschaft, die vermeintlich ja höchstens auf Augenhöhe steht mit Augsburg noch mal bei euch. Hast du Angst, dass das Schaden für Augsburg bedeuten könnte? Also dass die vielen Abgänge, die du ja auch befürchtest, dass das auch nachhaltig dann einen Schaden bedingen kann, sagen wir es mal so? Das ist auf jeden Fall ein ziemlich großes Risiko jetzt nächste Saison, wenn man so viele neue Spieler dann mit reinholt und vor allem dann einige Stammspieler auch abgibt oder auch Stützen. Also Kuh hat ja schon sehr viele Spiele gemacht. Staffelidis, der jetzt heute nach Hoffenheim vermeldet wurde, natürlich noch alle Ablöse frei. Also man hat jetzt dann auch nicht dann unbedingt das Geld, dann das die 1:1 wieder zu ersetzen. Das ist schon schwierig und muss natürlich auch sehen, dass das jetzt auch so die Nachwehen von der Saison sind, dass es nicht so für alle so gelaufen ist, wie man es sich gewünscht hat. Mit Staffelidis ist zum Beispiel auch so ein Spieler, der unter Baum jetzt gar keine Rolle gespielt hat, wo man eigentlich jetzt vielleicht einen anderen Fußball spielen will, wo er dann doch eine Chance gehabt hätte, jetzt aber dann den nicht mehr verpflichten kann. Deswegen wird es einfach schwierig und vor allem, man will jetzt mit jungen Spielern natürlich aufbauen und das ist, sieht man jetzt auch, keine Ahnung, HSV ist natürlich jetzt nicht 1:1 vergleichbar, aber es ist einfach dann schwierig dann, wenn es hart auf hart kommt, dass die alle dann leichter zu verunsichern sind als so gestandene Spieler. Deswegen muss man vielleicht auch ein bisschen auf den Mix trotzdem noch schauen, auch wenn man immer hofft, dass man da immer die Starspieler holt, die man dann wieder teuer verkaufen kann. Wird auf jeden Fall spannend, wie der Kader nächste Saison ausschaut. Dann kommen wir doch nochmal zum Trainer Martin Schmidt. Ja, zweiteilige Frage dazu. Wie ist er denn bei euch angekommen bisher und spielt die Rückkehr nach Wolfsburg in Augsburg von ihm, bei ihm, bei euch überhaupt eine Rolle? Das Erste kann ich schon vorwegnehmen, dass der in Wolfsburg mal Trainer war, ist interessiert euch genauso sehr wie uns. Ja. Ich denke, für ihn persönlich ist das vielleicht schon interessant und wichtig, weil man sich ja kennt und natürlich immer Zeit, vor allem wenn man entlassen wurde, glaube ich, oder? Nee, er ist zurückgetreten. Er hat sich ja, ich will nicht sagen verpisst, aber er hat sich in der Nacht- und Nebelaktion von heute auf morgen hat er sich verabschiedet in Wolfsburg. In einer sehr schwierigen Phase, wohlgemerkt. Okay. Ich glaube nicht, dass da viele Blumen überreicht werden morgen, sagen wir es mal so. Morgen, ja. Am Samstag. Und dann ist natürlich ein bisschen andere Lage, als wenn er gefeuert worden wäre, aber ist vielleicht dann trotzdem für ihn wichtig, dass er dann zeigt, dass er jetzt besser ist oder sonst was. Aber jetzt für die Augsburger Anhang und so ist das jetzt Spiel wie jedes andere gegen Wolfsburg. Und so wie er angekommen ist, also natürlich mit diesen 2 Siegen, am Anfang war es natürlich dann schon ziemliche Euphorie, vor allem natürlich dann so ein 6:0 historischer Sieg gegen Stuttgart, genau zum richtigen Zeitpunkt, war natürlich riesig, aber ist natürlich jetzt so ein bisschen die Ernüchterung mit den letzten paar Spielen eingetreten. Man hat jetzt dann den Klassenerhalt geschafft, das ist natürlich dann auch so, was mit reinwirkt, dass man jetzt das auch nicht mehr, also vor allem das Schalke-Spiel, das ist 0:0, kann man jetzt einfach nicht bewerten so richtig, weil beide Mannschaften kurz ein paar Stunden vorher dann erfahren haben, also einen Tag vorher erfahren haben, dass sie die Klasse gehalten haben und dann ist natürlich das schwierig, da sich da so schnell wieder da Vollgas zu geben und wird man jetzt einfach sehen. Also mir macht er einen sehr guten Eindruck, vor allem wie er in den Interviews auftritt und ich glaube, der hat auf jeden Fall noch immer den Frischlingsbonus vorerst und muss man jetzt dann sehen, wie es jetzt das letzte Spiel noch geht, ob man sich da jetzt gut verkauft und wie es dann in die neue Saison reingeht. Was hast du denn dann für Erwartungen ans Spiel am Samstag beim VfL? Also ich hoffe, dass wir trotzdem wieder befreit aufspielen können und vielleicht der eine oder andere sich natürlich auch zeigen will und wir dann vielleicht sogar überraschen können, weil Wolfsburg natürlich daheim erstens und dann natürlich jetzt mit der Tabellenkonstellation natürlich schon die Zwang hat, das Spiel zu machen und dann geben sich vielleicht für uns Räume, wo wir auch uns zeigen können. Ja, Spiele gegen Augsburg waren immer unangenehm für den VfL, insbesondere auch zu Hause. Deswegen bin ich selber auch mal gespannt, wie sich das dann ausgehen wird. Dann sag mir doch zum Abschluss nochmal einen Tipp. Ich tippe, dass wir 2-1 gewinnen. Ui, na, natürlich sind wir sehr optimistisch dann auch. Der Stefan Urban vom FC Augsburg Podcast auf die Zirbelnuss und mit ihm habe ich gesprochen über das letzte Saisonspiel in der Saison 2018-2019 und zwar VfL Wolfsburg gegen FC Augsburg am kommenden Samstag. Ja, und ich danke dir fürs Gespräch. Gerne. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Der noch minderjährige Eintracht Braunschweig-Fan fragt seinen Vater: Papa, Papa, darf ich zum Bungee-Jumping? Sagt der Vater: Nein, dein Leben hat schon mit einem kaputten Gummi begonnen. Es soll nicht auch noch so enden. Fan-Infos. Und dann natürlich als erstes der Hinweis auf heute Abend um 18 Uhr im Hallenbad, der dritte Aufschlag sozusagen der Aktion Musik, der Musikaktion Deine Stimme für den VfL, wie gesagt im Hallenbad, tolle Geschichte, wo dann Leute zusammenkommen, die nicht nur Fans sind, sondern auch die Musik verrückt sind und was soll ich groß sagen, ich bin heute Abend auch mit dabei, also kommt vorbei, schaut euch das an und ja, lass uns eine schöne Zeit miteinander haben da im Hallenbad. Machen wir ein bisschen Mucke, feiern wir den VfL und so weiter. Das wird, glaube ich, eine tolle Geschichte. Also, heute Abend 18 Uhr. Dann findet am Samstag, ja, der große Fanmarsch statt, um auch nochmal unsere deutsche Meisterschaft zu feiern. 10 Jahre ist es her, ganz, ganz viele Meisterspieler haben sich angekündigt, auch in der Stadt und wollen ja das Ding mit uns feiern, dann auch im Stadion werden sie auch zu Gast sein und das ist ganz, ganz, ganz, ganz tolle Aktion, die da auch wieder abläuft zu den Feierlichkeiten, weil das ist ja echt was ganz Besonderes. Ich erinnere nochmal daran, wir sind der letzte deutsche Meister, der nicht Dortmund oder Bayern hieß. Das darf man echt nicht vergessen. Also das ist eine ganz, ganz große Leistung damals gewesen, muss ich glaube ich keinem VfL-Fan erzählen und das müssen wir natürlich auch gebührend feiern. Nicht nur dann im Stadion hinterher, sondern auch schon vorher. 12 Uhr ist Abmarsch bzw. Treffen im Kaufhof. Da geht es dann los mit einem Fanmarsch. 10 Jahre deutsche Meisterschaft und ja, dann lass uns da auch nochmal richtig Party machen und uns schon mal richtig einstimmen dann auf das Finale für Europa. Wetter ist hoffentlich auch einigermaßen und dann ja, ziehen wir zusammen durch und dann rocken wir das Ding und fahren dann gemeinsam dann, ja, Kopenhagen, Telefon, Teneriffa, Sandstrand. Ihr kennt das. Dann ist ja unsere zweite, die U23 sozusagen, deutscher Meister geworden. Ja, schön wär's, nein, sind Meister geworden in der Regionalliga. Herzlichen Glückwunsch dazu. Mal gucken, ob ihr aufpasst. Und müssen jetzt in die Relegation. Das ist ja immer eine Sauerei, dass da die Meister nicht direkt aufsteigen in die dritte Liga. Und die müssen sich ja ausgerechnet gegen den FC Bayern messen. Und das passiert im Hinspiel am 22. Mai um 19 Uhr. Im AOK-Stadion und es wäre ganz toll, wenn ganz, ganz viele von euch dahin kämen, um unsere Mannschaft nach vorne zu peitschen. Das wird naturgemäß sehr schwer genug, dieses Spiel. Und auch eine Busfahrt fürs Rückspiel am 26. Mai, fürs Aufstiegsrückspiel. Da gibt es auch eine Busfahrt für VfL-Fans. Abfahrt ab Volkswagen Arena. Kosten sind 65 Euro pro Person. Interessierte sollten sich anmelden bis zum 14. Mai bei Bernd Klammt. bernd.klammt@googlemail.com. Und wer von Fußball nicht genug bekommen kann, vor allen Dingen vom Spitzenfußball, der sollte sich auch schon mal den 20. Mai vormerken. Im AOK-Stadion, Anstoß 17 Uhr, da spielt ja im Halbfinale die U19, also die Babywölfe, hätte ich jetzt fast gesagt, um den Einzug ins Finale. Hinspiel gegen Stuttgart ging ja 0-0 aus. Und jetzt ja, haben wir die Möglichkeit, noch ins Finale zu kommen. Ganz tolle Geschichte auch hier und ein Beweis für die gute Nachwuchsarbeit, die der VfL hier leistet. Also dann hin, 20. Mai, zum Rückspiel im AOK-Stadion. Unsere A-Jugend gegen Stuttgart. Jetzt gilt es aber, sich erstmal voll auf den kommenden Samstag zu konzentrieren. Unser Spiel gegen Augsburg und da hat Maximilian Arnold noch was zu sagen. Kleine Aufforderung jetzt für Samstag gegen Augsburg. Ja, alle ins Stadion. Also absolut. Wer mit Europa will, wer mit in Europa mit dabei sein will, der muss jetzt ins Stadion. So sehe ich das auch, Maximilian. Da ja, wollen wir doch zusehen und da müssen wir alle Gas geben, dass wir da eine tolle Kulisse hinbekommen am letzten Spieltag, dass wir da richtig nochmal einen rausrocken. Und wer es nicht ins Stadion schaffen sollte, was bedauerlich genug wäre, hat noch die Möglichkeit, auch zum letzten Mal in dieser Saison Wölfe Radio Arena live beizuwohnen. André und ich kommentieren das Finale um Europa live über den Livestream wölferadio.de. Wer es nicht ins Stadion schafft, weil er vielleicht zu weit weg ist oder schon im Urlaub oder sonst wo auf dieser Welt, ja, andere Ausreden lasse ich nicht gelten, vielleicht die eigene Beerdigung noch, aber ansonsten, ja, gerne einschalten, Wölfe Radio Arena live, da lassen wir es nochmal richtig wackeln und werden nochmal alles reinlegen, also an uns liegt es am Ende, glaube ich, nicht, wenn wir nicht nach Europa kommen, sondern wir werden da mehr 120% kommentieren und dann, ja, rocken wir das alle gemeinsam. Ja, und darauf müssen wir auch hoffen und deswegen seid alle da, lasst uns die Meisterschaft feiern, nochmal von vor 10 Jahren, lasst uns hoffentlich dann den Einzug in den Europapokal feiern, danach werde ich dann, glaube ich, auch nochmal eine heiße Milch zu mir nehmen, wenn das klappen sollte. Ja, oder auch ein bisschen was Stärkeres, so ein Bananenweizen oder so. Auf jeden Fall sowas werden wir dann richtig dann einen, ja, raushauen, hoffe ich mal, für Europa. Und dann werden wir hoffentlich ein bisschen Spaß haben. Wer noch ein bisschen Spaß sucht, der kann gerne noch an der Wölfe Radio Umfrage teilnehmen auf wolfsblog.de, wolfs-blog.de. Da habe ich mal wieder die übliche Frage gestellt zum Ende einer Saison. Wie es euch gefällt, das Wölferadio? Gibt es auch schon ganz, ganz viele Antworten. Ganz, ganz viele haben schon mitgemacht. Aber immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer her damit. Auch wie es euch gefallen hat, wie euch die Sendung gefällt, Länge, Moderator etc. Lasst eure Meinung da, geht ganz fix. Kann man ganz schnell durchklicken da, die Umfrage. Alles kein Problem. Natürlich auch anonym. Und deswegen, ja, macht das bitte, dann kann ich auch ein bisschen was draus ziehen. Der Eintracht Braunschweig-Gitz der Woche ist übrigens immer noch hoch im Kurs. Also wer das gut findet oder auch nicht gut findet, ja, ist ja mal so ein bisschen ein Streitpunkt jedes Jahr wieder. Der darf da gerne auch sein Kreuzchen machen oder sein Häkchen oder sein Punkt, wie auch immer das auch dann aufgelistet ist in der Umfrage. Also wolfsblog.de, die Umfrage, Wölfe Radio, wie gefällt euch die Sendung? Ja, und damit sind wir auch schon durch. Ihr könnt natürlich auch immer so schreiben bei Facebook oder auch bei Wolfsblog, wie euch die Sendung gefallen hat, eure Meinung dazu. Und ja, freue ich mich immer wieder drüber und dann hoffe ich, dass wir alles hinbekommen für den kommenden Samstag, dass wir uns den Traum von Europa erfüllen. Und dann sage ich, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht, mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL. Nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL, immer nur der VfL.